morning. Is everybody finding a place to sit? Guten Morgen. Hat jeder einen Sitzplatz gefunden? Looks like we have some guests in the back. We might be able to find some place. Sieht so aus, dass wir Gäste hinten haben. Wir finden bestimmt noch einen Platz für sie. Okay. I'll just leave that to everybody. If you have some empty seats somewhere, ich überlasse euch das. Also wenn jemand einen freien Platz hat, dann gebt Signal. Okay, we have some up here. Okay. Oh, there's some back there too. So, we have, wie viel? Zwei da. Okay. Oh, super. Come on in. Kommt alle rein. Yeah. Okay, great. Yeah, we're going to have some fun this morning. Wir werden heute Morgen Spaß haben. And over the next 2 weeks, we're going to talk about a special subject that I think is very important for everyone in this place. Und die nächsten zwei Wochen werden wir über ein Thema sprechen, wovon ich denke, dass es sehr wichtig für jeden hier ist. I think that in fact, it's probably one of the subjects that affects your life as much as anything else does. Also das ist wahrscheinlich eins der Themen, das dein Leben berührt, mehr als alles andere. Before I tell you what it is, bevor ich euch sage, was es ist, let me give you some statistics. Lass mich euch ein paar Statistiken geben. In the Bible we have about 500 verses on the subject of prayer. In der Bibel haben wir ungefähr 500 Verse, wo es um Gebet geht. We have about 500 verses on the subject of faith. Wir haben ungefähr 500 Verse zum Thema Glaube. On this subject there's about 2000 scriptures. Und über dieses Thema gibt es ungefähr 2000 Schriftstellen. And 16 out of 38 parables that Jesus spoke, he included this subject in it. Und in 16 von 38 Gleichnissen, die Jesus sagt, ist dieses Thema enthalten. It's a very important thing. Das ist eine sehr wichtige Sache. Every day you are involved or connected with this subject. Every day. Jeden Tag hast du mit diesem Thema zu tun. When you came here this morning, you were connected with this subject. Als du heute Morgen hierher kamst, hattest du damit zu tun. And so you're thinking, okay, what in the world is it? Und jetzt denkt ihr, was um alles in der Welt ist das? Only my wife knows. Nur meine Frau weiß das. Oh, you know? Okay, never mind. No, ach, ihr wisst das auch. I'm not asking for it. This is what the subject is. Hier ist das Thema. This is what we're going to talk about today. Darüber werden wir heute sprechen. We're going to talk about what does Jesus think about money. Wir sprechen darüber, was denkt Jesus über Geld. And what has he said about money? Und was hat er darüber gesagt? Now, we started this church in 2004. Wir haben diese Gemeinde 2004 begonnen. I think one time I've talked to the church about this subject. Ich glaube, einmal habe ich zu der Gemeinde über dieses Thema gesprochen. So especially to all of the people who are visiting here today. Also besonders alle Leute, die heute da sind. I want you to understand. Zu Besuch sind. Ich möchte, dass ihr versteht. This church is not about money. In dieser Gemeinde geht es nicht um okay, Geld. Okay, so let's let that be right out of your mind from the very beginning, okay? Also schlage ich das von Anfang an aus dem Kopf. In fact, I have really gotten scolded by a lot of my fellow pastors around the world. Scolded, you're doing wrong. Also ich wurde sogar gerügt von vielen Pastoren, die ich so kenne. They're saying if you're not talking about money to your people, you're doing them a disservice. Also wenn du nicht über Geld zu deinen Leuten sprichst, dann tust du ihnen keinen Gefallen. Because it's so true that every day money is involved in our lives, every day. Denn es ist so wahr. Ich meine, jeden Tag ist das Geld in unser Leben integriert. But I'm not just talking only about money, but it's also possessions. Ich spreche aber nicht nur über Geld, sondern auch über Besitz. And so let me start off with some interesting stories that I've recently read. Also lasst mich mit ein paar interessanten Geschichten beginnen, über die ich letztens gelesen habe. What people will do for money. Was würden Menschen für Geld tun? It is crazy. Es ist verrückt. 40 years ago there was a radio contest in a city in America. Vor 40 Jahren gab es einen Wettbewerb im Radio in einer Stadt in den USA. They asked for people to tell them they would give $10,000 to the person who did the craziest thing. Sie haben der Person $10,000 gegeben, die das Verrückteste tun and so würde. The winner was this young man. Und der Gewinner war dieser junge Mann. I don't have a picture. Ich habe kein Bild. That was 40 years ago. Vor 40 Jahren. They did before pictures were part. Noch bevor es Bilder gab. Okay. So this young man ate a tree. Dieser junge Mann hat einen Baum gegessen. It took him 3 days. hat 3 Tage dafür gebraucht. 18 hours. 18 Stunden. He took an 11-foot tall tree, 3-meter tree, 3-meter tall tree. Er nahm einen 3 Meter hohen Baum. And he cut it up with different things. Er hat es zerschnitten auf verschiedene Art. And over a period of 3 days he ate this tree. Und innerhalb von 3 Tagen hat er diesen Baum gegessen. The only thing he could use extra on this was French dressing. Das einzige, was er noch dazu benutzt hat, war French Dressing, also so eine Salatsauce. That's the only extra thing. Das war das einzige, was zusätzlich dabei war. And he was complaining afterwards of an upset stomach. Aber er hatte sich danach beschwert über Magenbeschwerden. He had to eat all of the leaves, all the branches, all the bark, alle Blätter, and all the roots. Alle Äste, alle die ganze Rinde und die Wurzeln. He did it. Er hat's getan. $10,000. $10,000. I just read another thing recently about what some other people said they would do. Und eine andere Sache habe ich gelesen, was andere Leute gesagt haben, was sie tun würden. For a huge amount of money. Für eine große Menge Geld. Now, this is sad. Das ist sehr traurig. Seriously, this is very sad. Wirklich. 25% of the people surveyed said that they would abandon their family. 25% der befragten Leute haben gesagt, sie würden ihre Familie verlassen. Wait. Well, I wasn't going to tell them how much, honey. Mann, ich wollte Ihnen doch nicht sagen. My wife tells you how much. $10 million. Also für 10 Millionen Dollar. Okay. $10 million. That's a lot of money. Das ist viel Geld. And they would abandon their family. Sie würden ihre Familie verlassen. 23% said that they would become prostitutes. 23% haben gesagt, sie würden Prostituierte werden. 16% said that they would leave their wife or husband. 16% haben gesagt, dass sie ihren Mann oder ihre Frau verlassen würden, ich nicht. 10% said that they would withhold testimony and let a murderer go free. 10% haben gesagt, sie würden nicht aussagen und würden einen Mörder frei also dafür sorgen, dass er frei bleibt. 7% said that they would kill a stranger. 7% haben gesagt, sie würden einen Fremden töten. And 3% said that they would put their children up for adoption. Und 3% haben gesagt, sie würden ihre Kinder zur Adoption freigeben. Some of you are saying, yeah, I would. Yeah. No. No, of course not. But think about it for a moment. Almost all of us here are saying, well, there's just no way, that's crazy stuff. Aber denk mal drüber nach. Die meisten sagen, naja, das ist ja verrückt, das geht ja gar nicht. But think about it for a moment. We really do a lot of different things for money. Aber denk mal drüber nach, wir tun wirklich viele verschiedene Dinge für Geld. And money is very, very powerful. Und Geld ist sehr, sehr mächtig. One more story. Eine Geschichte noch. There was a dentist. Es gab einen Zahnarzt. Who wanted to make a lot of money. Der viel Geld verdienen wollte. So he joined with his two brothers. Und er hat sich mit seinen zwei Brüdern zusammengetan. And they chopped off his finger. Und sie haben seinen Finger abgehackt mit einer Axt. So that he could get money from insurance company. Damit er von der Versicherung Geld bekommen kann. So after they chopped off his finger. Nachdem sie den Finger abgehackt haben. He went and he bought himself a yacht. He bought a yacht, a big boat. A ship. Da hat er eine Yacht gekauft. And he called it, let's see, what was it? Oh, they called it minus one. Und sie haben es minus eins genannt. But then he got caught and now he's in jail. Aber dann wurde er gefasst und jetzt ist er im Gefängnis. Crazy things. Verrückte Dinge. It's very interesting that Jesus talks so much about money. Es ist sehr interessant, dass Jesus so viel über Geld redet. One of the stories we read in the Gospels is where a young man or a young rich man comes to Jesus. Eine Geschichte gibt's in den Evangelien, wo ein junger reicher Mann zu Jesus kommt. And he says, "How do I enter the kingdom of God?" Und er sagt, wie komme ich ins Reich Gottes? How do I experience eternal life? Wie kann ich ewiges Leben erfahren? And Jesus said, follow God with all of your heart. Und Jesus sagt, folge Gott mit deinem ganzen Herzen, commandments. Halte die Gebote. And the man says, I've kept all the commandments, all of my life. Und der Mann sagt, ich habe alle Gebote gehalten, mein ganzes Leben lang. And then he gave him one challenge. Und dann hat er ihm eine Herausforderung gegeben. Please understand, this is this situation here. Bitte versteht, das ist diese Situation hier. Jesus doesn't say this to all of us. Ach so, das ist nicht diese Situation hier. Jesus But he sagt said es nicht to this allen, young man. Aber er sagt es zu diesem jungen Mann. He says, sell everything you have. Er sagte, verkaufe alles, was du hast, and give it to the poor. Und gib es den Armen. And this young man had been following God all of his life. Und dieser junge Mann hatte, war Gott nachgefolgt sein ganzes Leben. He had been Leben doing lang. Everything that the commandments said. Er hat alles getan, was die Gebote sagen. And yet Jesus tested him about his money. Und doch hat Jesus ihn geprüft über sein Geld. Are you willing to let go of what you have? Bist du bereit, das loszulassen, was du hast? Are you willing to loosen the grip on the possessions that you have? Bist du bereit, deinen Zugriff loszulassen auf den Besitz, den du hast? And the Bible says the young man looked at Jesus and he turned away and he walked away sad. Und die Bibel sagt, der junge Mann hat Jesus angeschaut und hat sich abgewandt und ist traurig weggegangen. He said, I'll do all those other things. Er sagte, ich werde alles andere tun. But I can't let go of my money. Aber mein Geld kann ich nicht hergeben. You can't ask me to do that. Du kannst mich nicht bitten, das zu tun. And he walked away. Und er ist weggegangen. I want you to realize that money is a test that God uses in our lives. Ich möchte, dass euch klar wird, dass Geld eine Prüfung ist, die Gott in unserem Leben gebraucht. This is the first point I want you to realize about money. Das ist der erste Punkt, wo ich gerne möchte, dass euch das klar wird. So many times in the Bible. So viele Male in der Bibel. It's used as a test to reveal what's really in us. Ist es als Test gebraucht, als Prüfung, um klar zu machen, was in uns ist. And let's look at something very difficult that Jesus said about money. Lass uns mal was ganz Schwieriges angucken, was Jesus über Geld gesagt hat. We're going to read Matthew chapter 6 verse 24. Matthäus Kapitel 6 Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Now, Mammon, probably nobody here understands what Mammon, what that word Mammon is. Wahrscheinlich versteht hier keiner, was das Wort Mammon bedeutet. It's actually only used in the Bible 4 times. Es ist in der Bibel auch nur 4-mal benutzt. And three times in one gospel and then once in another gospel. 3-mal in einem Evangelium und einmal in einem anderen. And this word Mammon is really talking about the spirit of money. Und dieses Wort Mammon, das spricht eigentlich von diesem Geist des Geldes. If you understand from that scripture, it identifies Mammon with a personality. Also von dieser Schriftstelle her kann man sehen, dass es das den Mammon mit einer Persönlichkeit identifiziert. It says you can only serve God or Mammon, you can't serve both. Also da heißt es, du kannst nur Gott oder dem Mammon dienen, nicht beiden. It's putting Mammon in this category of having personality, personifying it. Also es personifiziert dieses Wort Mammon. And we need to realize that money can have a personality that affects us. It's a spiritual force. Und uns muss klar werden, dass Mammon, also Geld, eine Persönlichkeit haben kann, eine geistliche Persönlichkeit, die uns beeinflussen kann. I don't know if anyone here has ever been in any kind of get-rich-quick businesses. Ich weiß nicht, ob jemals jemand von euch in so einem Schnell-Reich-Werden-Geschäft war. I have been. Ich war da. Not very long. Nicht sehr lang. And a long time ago. Und vor langer Zeit. But I've been there. Aber ich hab's gemacht. And I'll tell you what. Now, if you're in something like that and it's really healthy for you, okay. Wenn du sowas machst und es ist gesund für dich, dann ist es okay. And if you have questions, you can talk to us. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du mit uns sprechen. But often what happens. Aber was oft passiert. Is that people's eyes get really big. Ist, dass die Augen der Leute ganz groß werden. And they get really excited. Und sie werden ganz begeistert. And then all of a sudden they just start to change. Und plötzlich fangen sie an, sich zu verändern. And something is actually affecting them inside. Und irgendwas verändert sie, bewegt sie innerlich. This possibility of getting rich. Diese Möglichkeit, reich zu werden. This possibility of getting more things. Diese Möglichkeit, mehr Dinge zu bekommen. And sometimes even with the spiritual mask on it. Und manchmal sogar mit so einer geistlichen Maske. That says, hey, you can help more people when you get rich. Die sagt, ja, du kannst mehr Leuten helfen, wenn du reich wirst. And you can do more things for the people who are hurting when you get rich. Und du kannst mehr Dinge für Menschen, denen es schlecht geht, tun, wenn du reich wirst. And I understand that logic. Und ich verstehe diese Logik. But if you really step back and take a look, aber wenn du einen Schritt zurückgehst und dir das anschaust, you can realize that there is really a spiritual force in play often with what's happening with money. Dann siehst du, dass da eine geistliche Macht oft im Spiel ist, wenn es um Geld geht. Those of you who know me know I'm not real spooky. Ihr, die mich kennt, ihr wisst, dass ich nicht so irgendwie spooky. Let's see. Woo! I'm not really like that too much. Okay? I'm not running around saying there's a spirit here and there's a spirit here and there's a spirit here. I'm not doing that. Okay, ich renne nicht rum und sag, hier ist ein Geist und da ist ein Geist. Das mache ich nicht. I'm not saying when somebody is really angry with me, I'm not saying the devil needs to come out of you. Wenn jemand wirklich böse auf mich ist, dann sage ich nicht, der Teufel muss aus dir ausfahren. Maybe it does. Vielleicht ist es so. But that's not the way I look at things. Aber ich schaue das so nicht an. But I'll be very honest with you. Aber ich will mal ehrlich sein. There is a spiritual force that can be very powerful with money. Es gibt eine geistliche Macht, die sehr stark sein kann bei Geld. Money has a voice. Geld hat eine Stimme. Money speaks. Geld spricht. Have you ever heard the term go where the money is? Habt ihr mal den Satz gehört, geh hin, wo das Geld ist? I gotta go where the money is. Ich muss dahin gehen, wo es Geld gibt. You know, let me ask you, how do you decide where you're going to live? Ich frage euch mal, wie entscheidet ihr, wo ihr leben wollt? Sometimes you decide that because that's where the money is. Manchmal entscheidest du das, weil das da ist, wo das Geld ist. That's a pretty big voice. Das ist eine ziemlich laute Stimme. Who are going to be your friends? Mit wem wirst du befreundet sein? Sometimes. Manchmal. You're being very nice to some people you would never be nice to. Bist du nett zu Leuten, zu denen du eigentlich nie nett sein würdest? Sometimes you would never want to be close to those people, but du würdest nicht gerne in ihrer Nähe sein, aber you enjoy those dinners. Du freust dich über diese Abendessen. Something special about them. Es gibt was Besonderes da. They have a lot of money. Sie haben viel Geld. They do a lot of fun things. Sie tun schöne Sachen. That's a big voice. Das ist eine große Stimme, eine starke Stimme. Let's listen to what money says to us. Lass uns mal schauen, was Geld zu uns sagt. It says, I can give you security. Es sagt, ich kann dir Sicherheit geben. It says, I will bring you peace. Es sagt, ich bringe dir Frieden. I can bring you love and joy. Ich kann dir Liebe und Freude bringen. I can keep you safe. Ich kann dich sicher machen. I will bring you greater respect and honor. Ich kann dir größeren Respekt und Ehre verschaffen. Has anybody ever heard money say that before? Hat jemals jemand gehört, dass Geld sowas gesagt If hat? You have enough of me, you will be safe. Wenn du genug von mir hast, dann wirst du sicher sein. You will feel peace if you have enough of me. Du wirst Frieden fühlen, wenn du genug von mir hast. What a seduction that is. Was für eine Verführung ist das? And we are flooded with that. Und wir sind davon überflutet. And here's what Jesus said. Und Jesus sagt, it could be your God if you let it. Es kann dein Gott sein, wenn du es zulässt. But I don't want, that's not the way it should be. Aber so sollte es nicht sein. God needs to be your God. Gott soll dein Gott sein. And you cannot have two masters. Und du kannst nicht zwei Meister haben. You will either hate the one. Du wirst entweder den einen hassen. How does it say that exactly? You will either hate the one and love the other, or else you will be loyal to the one and despise the other. Du wirst entweder den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen anhängen und den anderen verachten. It doesn't work. Es funktioniert nicht. Having these two masters does not work. Diese zwei Meister, diese zwei Herren haben, das funktioniert and so nicht. We've got to decide who is going to be our master. Und wir müssen uns entscheiden, wer ist unser Herr. And let him be our master. Und ihn den Herrn sein lassen. We're Christians. Wir sind Christen. We're followers of God. Wir sind Gottes Nachfolger. We're people who say, Jesus, you are our example. Wir sind Leute, die sagen, Jesus, du bist unser Vorbild. You're the one that we recognize as the Lord and the controller of our lives. Du bist derjenige, den wir als Herrn und Herrscher über unser Leben anerkennen. We say that. Wir sagen das. Now we need to do that. Jetzt müssen wir das aber auch tun. And we need to be very, very aware that money wants to try to control us. Und wir müssen uns sehr bewusst darüber sein, dass Geld uns kontrollieren möchte. And we've got to be very clear that we are not going to let it control our lives. Und wir müssen sehr entschlossen sein, dass wir es nicht uns kontrollieren lassen. We're not going to believe those lies that money is my security. Es wird diese Lügen nicht glauben, dass Geld meine Sicherheit ist. We're not going to believe those lies that money is the hope for more love and more peace and more joy in my life. Nicht diese Lügen glauben, dass Geld die Hoffnung auf mehr Liebe und mehr Freude oder so, Frieden in unserem Leben. Yeah, all those things. Genau, lauter diese Dinge. No, it's just okay. I said too much, anyway. It's cool. Don't trust your money. Vertrau nicht deinem Geld. Don't trust what it's saying to you. Vertrau nicht darauf, was es dir sagt. Proverbs chapter 11, verse 28 says this. Sprüche Kapitel 11, Vers 28 sagt, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Die Gerechten aber werden grünen wie das Laub. And then let's read 1 Timothy chapter 6, verses 17 through 19. Und jetzt lass uns 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19 lesen. And this scripture talks to the rich. Und diese Schriftstelle spricht zu den Reichen. And in a moment I'm going to talk to you about who are rich. Und nachher werde ich zu euch sprechen darüber, wer reich ist. But as you hear this scripture, realize that does apply to you, and I'll show you how. Aber wenn du diese Schriftstelle hörst, dann sei dir klar darüber, dass es sich auf dich bezieht. So let's read this. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Let me give you some statistics, world statistics, taken in 2008, so it's fairly close. Lass mich euch ein paar weltliche Statistiken geben, die 2008 genommen wurden, also es ist relativ aktuell. A family who has a combined income of 20,000 euro a year. Eine Familie, die ein Gesamteinkommen von 20.000 Euro im Jahr hat. I'm sorry, 27.000 Euro. They are in the top 4% of the wealthiest people in the world. Die sind in den obersten 4% der reichsten Menschen der Welt. A family with a combined income of 32.000 Euro a year. Eine Familie mit einem Gesamteinkommen von 32.000 Euro im Jahr. They're in the top 1% of the wealthiest people in the world. Die sind im obersten 1% der reichsten Menschen der Welt. Now, maybe you're not even towards the 27%. Na, vielleicht habt ihr noch nicht mal die 27,000. I'm sorry, yeah, 27,000. Maybe you're not close to that. Vielleicht seid ihr da noch nicht mal nah dran. But we are pretty wealthy here. Aber wir sind ziemlich reich hier. Even the poorest among us here. Selbst die Ärmsten unter uns hier. Are so much more wealthy than others are in the world. Sind so viel wohlhabender als viele andere auf der Welt. And so the scripture speaks to us very clearly. Und die Schriftstelle spricht ganz klar zu uns. Don't trust in your riches. Vertrau nicht auf deine Reichtümer. Don't put your hope in your wealth or your possessions. Setze deine Hoffnung nicht in deinen Wohlstand oder deinen Besitz. In fact, it gives us some instructions. Es gibt uns auch ein paar Anleitungen. Do good deeds, do good actions with your money. Tu gute Taten, gute Handlungen mit deinem Geld. Be generous with your money. Sei großzügig mit deinem Geld. And be Geld. Willing to share with others your money. Sei bereit, es mit anderen zu teilen. Don't hold on. halte nicht daran fest. And think that your security and your hope is in what you possess. Und denke nicht, dass das deine Sicherheit und deine Hoffnung in dem ist, was du besitzt. And please understand, I'm not here to try to take money from you. Und versteht bitte, ich bin nicht hier, um euch Geld wegzunehmen. I really believe in my heart that we need to be free. Ich glaube in meinem Herzen, dass wir frei sein müssen. From this deceptive world, the spirit of Mammon. Von diesem verführerischen Geist des Mammon. This thing that continually tries to control our lives. Dieses Ding, was immer versucht, unser Leben zu kontrollieren. We need to be free from it so that we can truly be followers of Jesus Christ. Wir müssen davon frei sein, damit wir wirklich Nachfolger Jesu sein können. Now let me make sure you realize I'm not saying money is bad. Lasst mich sicherstellen, dass euch klar ist, ich sage nicht, dass Geld schlecht ist. And in fact, I think you should have as much of it as God desires you to have. Und ich denke auch, ihr solltet so viel haben, wie Gott möchte, dass ihr habt. The problem with it is that if it is controlling us and we are not controlling it. Das Problem ist, wenn es uns kontrolliert und wir es nicht kontrollieren. That's where we have to be careful. Da müssen wir aufpassen. Is it controlling us? Kontrolliert es uns? Is money the thing that's making the decisions in my life? Ist Geld das, was die Entscheidungen trifft in meinem Or Leben? Or is God the one making decisions in my life? Oder ist Gott derjenige, der die Entscheidungen trifft? That's where Leben? We have to be careful. Da müssen wir aufpassen. The Bible doesn't say money is evil. Die Bibel sagt nicht, Geld ist schlecht. The Bible says the love of money is the root of all evil. Die Bibel sagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Let's read this scripture. Lasst uns diese Schriftstelle lesen. 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. So now, how can you know if money is doing okay in your life? Wie kannst du wissen, ob deine Beziehung zum Geld okay ist im Leben? The priorities you have in your life are correct? Ob die Prioritäten, die du im Leben hast, in Ordnung sind? Actually, you know, money can reveal where your priorities are. Also eigentlich kann das Geld auch offenbaren, wo deine Prioritäten sind. Let me tell you a quote I read recently. Lasst mich euch ein Zitat vorlesen, was ich neulich gelesen habe. A man was doing a biography of the Duke of Wellington. I don't know when that was. Ein Mann hat eine Biografie vom Duke of Wellington. Some Duke in England. Grafen von Wellington geschrieben. And he found, as he was trying to research this man's life, und als er versucht hat, das Leben dieses Mannes zu erforschen, he found his bank account. Da fand er sein Bankkonto. And he said, I learned more about this man from his bank account than any of the other stories I ever heard about him. Und er sagte, ich habe mehr über den Mann herausgefunden anhand seines Bankkontos als anhand all der anderen Sachen, die ich gelesen habe. I recently heard somebody say that if you want to know what's important to a person, look at their bank statement. Und neulich hat jemand gesagt, wenn du was über jemanden wissen willst, dann musst du einfach das Bankkonto angucken. That'll show where your priorities are. Das wird zeigen, wo deine Prioritäten sind. In fact, this is here's what the Bible says about it in Matthew chapter 6 verse 21. Und die Bibel sagt darüber in Matthäus 6 Vers 21, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Actually, that's wrong. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. You know what? In the original it says it the other way. I'm sorry. Also im Original sagt es eigentlich das Gegenteil. It says where your treasure is, there your heart will be. Es sagt, da wo dein Schatz ist, wird dein Herz. Ja, das ist aber das ist the same thing. Okay, so it's only the grammar. German. Okay. Good. Gee. I'm thinking, man, the German Bible. What happened to the German Bible here? Okay, good. Okay, good. I'm glad. Thank you. Help me. I was worried there for a second. Luther, you didn't do a good job. No. Luther, du hast das nicht richtig gemacht. No. So, you want to know where your heart is? Du willst wissen, wo dein Herz ist? Look at where your money is. Schau, wo dein Geld ist. That will show you where your heart is. Das wird dir zeigen, wo dein Geld ist. Dein Herz. What? And so, but you know, the problem is many people, many pastors and many Christians quote that scripture the opposite way. Das Problem ist, viele Pastoren zitieren diese Schriftstelle andersherum. They say, where my heart is, then that's where my money will be. Sie sagen, da wo mein Herz ist, da wird mein Geld sein. But no, it says, where your money is, that's where your heart is. Denn es sagt es andersrum. Da wo dein Geld ist, da ist dein Herz. So again, now I know that this is a hard theme. I'm looking at some of your faces and I'm a little nervous this morning. Das ist ein hartes Thema und ich schaue eure Gesichter an und ich bin ein bisschen nervös heute Morgen. I'm afraid all of a sudden I'm going to have some tomatoes thrown at me or something. Ich fürchte, dass jetzt gleich ein paar Tomaten fliegen. I'm getting nervous. No. You know I love you, don't you? Ihr wisst, dass ich euch liebe, ja? You know I'm not after your money, don't you? Ihr wisst, dass ich nicht hinter eurem Geld her bin. Are you okay with me here? Okay? Ist das okay? Seid ihr einverstanden? See, I'm even thinking maybe I won't take an offering at the end of the service. Oh, vielleicht nehme ich heute noch nicht mal ein Opfer. Okay. If you tell me I should take an offering, I'll take the offering, okay? Wenn ihr mir sagt, ich soll ein Opfer einnehmen, dann mach ich das. Okay, good. Maybe it'll show where your heart is. Okay, vielleicht good. Wird es zeigen, wo euer Herz ist. Okay. But it's very clear, we can't have two masters. Aber es ist sehr klar, wir können nicht zwei Herren haben. Do you see how often we are letting money be our master? Seht ihr, wie oft wir Geld unseren Herrn sein lassen? Let me give you a couple more questions that often we ask ourselves. Lass mich euch noch ein paar Fragen geben, die wir uns oft fragen. And how money often directs us. Und wie Geld uns oft leitet. Let's see. Who should I've already said? Who should be my friends? Wer sollten meine Freunde sein? How should I treat people? Wie soll ich Menschen behandeln? What's important for me to do? Was ist für mich wichtig zu tun? Let me give you an example. If I said to you right now, lass mich euch ein Beispiel geben. Wenn ich euch jetzt sagen würde, I will give you 100 Euro. Ich gebe dir 100 Euro. If you will be silent after the end of the service, wenn du nach dem Gottesdienst still bist, for 1 hour, eine Stunde lang, if you will be silent for 1 hour after this service, wenn du eine Stunde lang still bist nach dem Gottesdienst, I'll give you 100 Euro. Dann gebe ich dir 100 Euro. Now, some of you would just jump at that without any hesitation whatsoever. Also einige von euch werden das ergreifen ohne zögern. I'm not going to name any names. Ich sag keine Namen. But that's really tempting. Aber das ist sehr verführerisch. But let me ask you. Lass mich euch fragen. What if there's somebody that really needs to have some encouragement from you? Was wäre denn, wenn dann jemand wirklich eine Ermutigung von dir braucht? And they really need you to say to them today, you know what, you're important to me. Und sie brauchen es wirklich, dass du heute zu ihnen sagst, weißt du was, du bist mir wichtig. Or to just put your arm around them and say, you know, I'm just going to pray for you this week. Oder dass du den Arm um sie legst und sagst, weißt du, ich bete diese Woche für dich. Or I care about you. Oder du bist mir wichtig. I like your smile. Ich mag dein Lächeln. I like your crazy hair. Ich mag deine verrückte Frisur. What if somebody really needs that today? Was ist denn, wenn jemand das wirklich braucht? And God wants us to touch somebody's life in that way. Und Gott möchte, dass wir jemandes Leben auf diese Weise berühren. And yet we've made this decision because of money. Aber wir haben diese Entscheidung um des Geldes willen getroffen. And so we're going to stay with this decision because of money. Und dann werden wir bei dieser Entscheidung bleiben wegen des Geldes. Even though maybe God's desire is something else in our lives. Sogar wenn der Wunsch Gottes ein anderer ist in unserem Leben. Sometimes God's desire appears to cost us a lot. Manchmal scheint es so, dass Gottes Wunsch uns viel kostet. It appears to cost. Es scheint so, dass es kostet. Because I want to guarantee you. Denn ich garantiere euch. That the best thing you can do in your life, the best, ist das Beste, was du in deinem Leben tun kannst, is to do what God wants you to be doing. Ist das zu tun, was Gott möchte, dass du tust. Even if it costs you a lot of money. Auch wenn es dich viel Geld kostet. We could have been in America and had a very nice career. Wir hätten in Amerika bleiben können und eine tolle Karriere machen. I could have, it cost me nice weather. Es hat mich schönes Wetter gekostet. I could be living on the beaches of California. Ich könnte an den Stränden von Kalifornien leben. I could have a lot of money. Ich könnte viel Geld haben. I grew up in the Silicon Valley. Ich bin im Silicon Valley geboren. Some of my friends are very rich and work for Yahoo and all of the computer places right there in California. Manche meiner Freunde sind sehr reich und arbeiten für Yahoo und all diese Computerdinge dort in der Gegend. And I was right there where I could be part of all of that before it ever happened. Und ich war genau da, wo ich Teil von allem hätte sein können, bevor es passiert ist. But I would not give up anything that we have done in our lives. Aber ich würde nichts von dem aufgeben, was wir in unserem Leben getan haben. We are the happiest we could possibly be. Wir sind die glücklichsten, die wir sein können. But we've made some hard decisions. Aber wir haben harte Entscheidungen getroffen. My life is God's. It is not money's. Mein Leben gehört Gott und nicht dem Geld. He is not my Lord. Er ist nicht mein Herr. I am not listening to the voice of money. Also das Geld ist nicht mein Herr. I'm listening to the voice of God. Ich achte nicht auf dessen Stimme, sondern auf die Stimme Gottes. Let me qualify my statements right now, please. Lass mich jetzt meine qualify, Aussagen noch mal zu Ende bringen. Clarify. Klarstellen. We need to be responsible with money. We should not be fools with money. Wir müssen verantwortlich mit Geld umgehen und nicht dumm sein. And sometimes God does lead us in situations that do bring more money. Und manchmal führt uns Gott in Situationen, die mehr Geld einbringen. Just because money is involved does not mean no. Einfach nur weil das Geld damit zu tun hat, heißt es nicht, dass es ein Nein ist. Sometimes God is directing us. Manchmal führt uns Gott. But we've got to be very careful. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. And make sure that what we're doing is that He is our Lord. Und sicherstellen, dass in dem, was wir tun, er unser Herr ist. So how do we break the last point? How do we break this control that money wants to have over us? Also wie brechen wir die Kontrolle, die Geld über uns haben möchte? We need to make sure that we make God the Lord of our money. Wir müssen sicherstellen, dass Gott der Herr unseres Geldes ist. That our money is under His control. Dass unser Geld unter seiner Kontrolle ist. Matthew chapter 6 verse 33. Matthäus Kapitel 6 Vers 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. We read in 1 Timothy chapter 6. In 1. Timotheus Kapitel 6 haben wir gelesen, that we should use our money to do good things. Dass wir unser Geld gebrauchen sollten, um gute Dinge zu tun. That we should be generous with our money. Dass wir freigebig mit unserem Geld sein and that sollten. We should be willing to share our money. Und dass wir bereit sein sollten, es zu teilen. Now that's a huge, huge challenge to us. Das ist eine große, große Herausforderung für uns. It's mine. Es ist meins. I earned it. Ich habe es verdient. It's nobody else's. Es gehört niemand anderem. I put all of that energy in and I got it. Ich habe die ganze Energie da reingesteckt und ich habe es. Why should I let it go? Warum sollte ich es weggeben? Because you're a Christian. Weil du ein Christ bist. Because you're not controlled by it. Weil du davon nicht kontrolliert wirst. Because there is power in money that can be used to bring life. Weil Kraft in Geld ist, was auch Leben bringen kann. There's and God uses our talents. He uses everything in us to bring glory to Him. Denn Gott gebraucht unsere Talente. Er gebraucht alles in uns, um ihm Ehre zu bringen. So I can go help a person who's poor. Also kann ich losgehen und einem Menschen helfen, der arm ist. I can invest in a missionary. Ich kann investieren in einen Missionar. I can invest in the kingdom of God. Ich kann in das Reich Gottes investieren. And I can see God's will be done. Und ich kann sehen, wie Gottes Wille getan wird. If I'm generous enough, if I'm willing to share. Und wenn ich großzügig bin und bereit zu teilen. Don't depend on security from the money. Verlasst euch nicht auf Sicherheiten des Geldes. This economy could collapse anytime. This world economy could collapse anytime. Diese Weltwirtschaft könnte jederzeit zusammenbrechen. Think about all of these people the last two or three years who have had millions of dollars all of a sudden go to almost nothing. Denkt an all diese Leute seit zwei, drei Jahren, die Millionen Dollar hatten und jetzt haben sie nichts mehr. I hope their security was not in their bank account. Ich hoffe, dass ihre Sicherheit nicht in ihrem Bankkonto war. And when we place our security in him, we're safe. Und wenn wir unsere Sicherheit in ihn setzen, dann sind wir sicher. Again, don't be stupid, okay? Also nochmal, seid nicht dumm. You know, don't give your money to, let's see, there's no Nigerians in here, are there? No. Gebt euer Geld nicht, hier sind keine Nigerianer. I don't want to offend. Don't give them to the Nigerian scams that come on the emails, okay? Also gebt es nicht diesen nigerianischen E-Mail. Scams. Scam. Betrügern. Okay. Betrügern. It wasn't Nigerians. Es I have nicht um very good Nigerian friends. Es gibt, ich habe sehr gute nigerianische Please, Freunde. Don't misunderstand bitte me. Versteht mich bitte nicht Tunde falsch. Tunde is a very good Nigerian friend of mine. Ja, also du, wer? Tunde. Tunde ist ein sehr Tunde, Baba Tunde, a friend of mine. Guter nigerianischer He's a doctor Freund in England. Er ist ein Doktor in England. I love Nigerians who are not trying to steal from me on the internet. Ich liebe Nigerianer, die nicht versuchen mir okay. irgendwas zu klauen im Internet. Okay. Anyway, I love them too, but Also die liebe ich natürlich auch. But I'm not going to listen to them. Aber ich höre ihnen nicht zu. Okay. So don't be stupid with your money. Also seid nicht dumm mit eurem Geld. But don't be controlled by it. Und seid davon nicht kontrolliert. Father, we want you to be Lord of our lives. Vater, wir wollen, dass du der Herr unseres Lebens bist. Christianity is about you being our Lord. Christsein ist geht es darum, dass du unser Herr bist. By your blood you've washed our sins away. Durch dein Blut hast du unsere Sünden weggewaschen. And we submit our lives to you. Und wir unterstellen unser Leben dir. And we let you be our God. Und wir lassen dich unseren Gott sein. And no one else. Und niemand anderen. And so we ask God that truly nothing else will rule our lives. Und so bitten wir Gott, dass wirklich nichts anderes unser Leben beherrschen soll. And we thank you for making us free. Und wir danken dir, dass du uns frei machst. So that we can bring glory to your name. Damit wir deinem Namen Ehre bringen können. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now I want to give you a teaser for next week. A little advertisement. Also ich möchte euch für nächste Woche so ein bisschen eine kleine Werbung geben, so einen Appetitanreger. I'm going to read to you one scripture. Ich werde euch eine Schriftstelle vorlesen. And we're going to deal with this scripture next week. Und damit werden wir uns nächste Woche beschäftigen. Let's read Matthew 14, 19 through 21. Lasst uns Matthäus 14, Vers 19 bis 21 lesen. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen. Dann nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern, und die verteilten sie an die Menge. Alle aßen und wurden satt, und sie füllten sogar noch 12 Körbe mit dem Brot, das übrig blieb. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, dazu noch Frauen und Kinder. And there is an amazing principle we see here. Und da gibt es ein erstaunliches Prinzip, was wir hier drin sehen. Jesus took the little bit that they had. Jesus nahm das kleine bisschen, was sie hatten. And he multiplied it. Und er hat es vervielfältigt. And as the disciples were faithful. Und weil die Jünger treu waren. And they went out and served. Und sie sind rausgegangen und haben gedient. That little bit that they had became more and more and more and more. Und dadurch wurde das kleine bisschen, was sie hatten, mehr und mehr und mehr. And that's what God wants to do with our finances too. Und das ist das, was Gott auch mit unseren Finanzen tun will. If we are faithful with our finances and good stewards with our finances. Wenn wir treu sind mit unseren Finanzen und gute Verwalter damit. God will take that little bit that we have. Dann wird Gott das kleine bisschen, was wir haben. And he'll feed the multitudes. Nehmen und damit die Massen nähren. And it'll bless and bring life. Und es wird segnen und Leben bringen. And so I want to share with you next week some very clear principles from the Bible. Und nächste Woche möchte ich mit euch einige ganz klare Prinzipien der Bibel teilen. About how God can multiply our finances. Darüber, wie Gott unsere Finanzen multiplizieren kann. Now, I'm not into get rich. Also es geht mir nicht darum, jetzt werdet alle reich. Anybody who says to you, give so you can get more, is talking to you with the wrong attitude. Jeder, der zu euch sagt, gebt und dann bekommt ihr mehr, der spricht mit der falschen Haltung zu euch. Listen to last week's message. You'll hear that in last week's message. Hört euch die Botschaft von letzter Woche an. Give to get is not where it's at. Gebt, damit ihr bekommt, das ist nicht das, worum es geht. That's all selfishness. Das ist nur Selbstsucht. And that selfish heart has to be taken out of us. Und das selbstsüchtige Herz, das muss rausgenommen werden. We give to give. Wir geben, um zu geben. And God gives back. Und Gott gibt zurück. That's just something he does. Something he does. Das ist einfach das, was er tut. I can't stop him. Ich kann ihn nicht aufhalten. But I don't give to give. Aber ich gebe nicht, um zu bekommen. So let's have that. Come next week ready to learn how to be blessed by God. So komm nächste Woche und seid bereit zu lernen, wie man von Gott gesegnet wird. God bless you all. Gott segne euch. Cut. You ready? Okay. Oh, I guess we, do you want me to take an offering? Huh? I'm not going to say anything about it, okay? Except don't let money be your God, okay? Let's pass these and make sure that everybody, the baskets go to every person.